Ja, und hier bin ich und nehme eine weitere Episode vom Side-Podcast auf mit der Situation, dass ich schon wieder über die Arbeit an der Feldforschung spreche und gar nicht über den Podcast an sich. Der ist ja auch in der letzten Zeit gar nicht aufgenommen worden, was daran lag, dass ich jetzt am Wochenende ja beim Trialog, meinem ersten Trialog in Marburg dabei war und davor die Woche. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich war in Berlin und deswegen ging das irgendwie nicht. Naja, wie auch immer. Jedenfalls hatte ich mir kurz überlegt, ich sage etwas zu meiner Arbeit, die ich noch zu machen habe, bezüglich der Aufarbeitung dessen, was da beim Trialog geschehen ist. Und ja, habe mir jetzt gar nicht so viel überlegt. Es ist eigentlich auch schon viel zu spät, aber irgendwie war mir gerade danach, das noch irgendwo aufzusprechen. Die Situation war ja die, dass ich dorthin gefahren bin und mir da alles angesehen habe und probiert habe, Notizen zu machen und so weiter und zuzuhören und mit den verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich würde auch denken, dass es mit den meisten auch mehr als ein, zwei, drei Sätze auszutauschen gab. Vielleicht nicht mit allen, aber am Ende, glaube ich, habe ich doch mit allen Anwesenden anderen 9 oder 8 Leuten gesprochen und habe aber auch teilgenommen. Also ich habe zum Beispiel selber auch was beigesteuert und habe selber zum Beispiel eine Präsentation gehalten und ja, bei den verschiedenen Gruppentätigkeiten, die es so gab, die dann teilweise unter Anleitung waren, teilweise nicht, auch teilgenommen und so weiter. Also kann ich, glaube ich, guten Gewissens behaupten, dass ich tatsächlich auch ein wirklicher Mitmacher war. Definitiv. Ja. Ja, und die Situation ist jetzt die, dass es gab natürlich verschiedene Themen oder Themenkomplexe, die innerhalb des Trialogs besprochen worden sind. Man muss sich das in etwa so vorstellen, wir waren da wie gesagt zu neunt oder zu zehnt, je nachdem, wie man zählen möchte. Auch gerne mehr menschliche Akteure waren involviert. Und ja, jeder hatte ja irgendwie auch was zu sagen und ja, gab es natürlich irgendwie ein, vielleicht zwei wichtigste Stichworte waren vielleicht auf der einen Seite Solidarität und auf der anderen Seite so Unschärfe, würde ich mal sagen, war vielleicht ein weiteres. Und ein drittes vielleicht könnte man sagen, wäre so etwas gewesen wie Plattformkonstruktion vielleicht. Also, und das führt mich nämlich gleich in den nächsten Punkt. Nämlich, die Situation ist ja die, dass zwar inhaltlich auch vieles Interessantes besprochen worden ist, aber darum geht es in meiner Feldforschung ja nicht direkt. Also, ich interessiere mich durchaus auch für das, was dort inhaltlich gesagt worden ist und für die ganzen Diskussionen, die da stattfanden und so weiter. Aber darum geht es mir eigentlich nicht, sondern was es mir eigentlich geht, ist, welche wiedererkennbaren Muster ließen sich denn nachzeichnen? Also zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, wie sehr Nein und dann aber auch ein Aber in der Diskussion ein operatives Wort war oder wie soll man sagen, ein Verbindungsstück war. Eine Art und, wenn man so will. Also ich mache das zum Beispiel gerne so in meinen Gesprächen, dass ich erstmal zu allem, was mein Gegenüber oder die Gegenüber sagen, ja sage. Und dann sage ich aber nicht nur ja, sondern auch noch und dazu. Ja und. Und die Idee dabei ist, dass ich also das nehme, was die andere Person sagt, ihre Aussage nehme und dann Elemente ergänze, die es mir möglich machen, die Aussage des anderen zu akzeptieren und gleichzeitig, also die es uns möglich macht, beide Aussagen zu akzeptieren, so könnte man vielleicht sagen. Und das ist ein Vorgehen, was ich auch sogar erzählt habe, dass das aus dem Improvisationstheater, aus dem Improvisationscomedy-Bereich kommt, wo man also probiert, zu allem erstmal Ja zu sagen, um eben das Gespräch fortzusetzen und möglichst interessante Gespräche zu haben. Genau, und das funktioniert eigentlich auch sehr gut, auch selbst in so einer Atmosphäre, wo es eigentlich darum geht, immer Nein zu sagen zu dem, was passiert. Warum wird da immer Nein gesagt? Weil eine wichtige Voraussetzung ist, dass, also jedenfalls Denkvoraussetzung ist, dass Ordnung immer dann erkannt werden kann, wenn jemand Unordnung stiftet. Also wenn irgendjemand etwas ganz anderes macht als alle anderen, dann wird plötzlich dieser Unterschied klar. Und dieser Unterschied macht es dann möglich, diese Ordnung selbst zu beobachten, würde man jetzt sagen. Und deswegen sind alle ganz erpicht darauf, immer ständig Nein zu sagen und trainieren sich regelrecht darin, Nein zu sagen, weil dann nämlich klar wird, dass hier ein Ordnungsverfahren angewandt wird. Und was noch dazu kommt, ist das Aber. Also ich sage immer ja und. Diese Leute sagen ganz oft ja, nein, aber so rum. Genau. Und dieses Aber ermöglicht jetzt also erstens diesen Unterschied zu machen, also das Ordnungsverfahren des anderen irgendwie explizit zu machen, indem man diesen Unterschied macht, und dann gleichzeitig aber ein neues Ordnungsverfahren anzuschließen. Also indem man, wenn jetzt irgendjemand eine Ordnung schafft, sagt man erstmal Nein zu der, damit wird die gewahr und schafft eine neue, indem man selber Aber sagt. Also weil man nämlich dann das erstmal ablehnt und dann im nächsten Schritt selbst einen neuen Ordnungsvorschlag macht. Also so ist es nicht, aber es ist so. Und dieses So ist dann immer eine Ordnung. Also wenn jetzt irgendjemand irgendeinen Zusammenhang probiert zu erklären, dann lehnt man das ab, damit klar wird, dass es sich dabei um eine bestimmte Erklärungsweise handelt und bietet selber eine andere an. Und in dieser Weise kann man auch ohne Affirmation und ohne und trotzdem ein gemeinsames Vorgehen bauen. Solange klar ist, dass dieses Nein und dieses Aber in gewisser Weise keine ablehnenden Funktionen haben, sondern einfach nur eine markierende Funktion haben. Ja. Und genau, solcherlei Phänomene sind das, was mich dann eben eigentlich interessiert. Also nicht so sehr, was weiß ich, dass es jetzt auch zwischendurch und ehrlich gesagt sogar erstaunlich oft um Theologie ging und um, sagen wir mal, nicht sofort erwartbare und damit eigentlich aber wieder erwartbare Themenzusammenhänge ging, was weiß ich, Kreationismus zum Beispiel, und dass diese Leute ja gar nicht so dumm seien und so weiter, solche Sachen zum Beispiel. Ja, genau, dass es darum ging. Sicherlich auch interessant, aber interessanter ist eben diese zweite Ebene, in der man das dann auch wieder fassen kann. Also klar, man kann nicht alle einzelnen Ausweichmanöver und Themen und rhetorischen Verstrickungen und Bewegungen jedes einzelnen Akteurs irgendwie aufzählen. Aber diese wiedererkennbaren Muster erlauben es eben trotzdem, darüber zu reden. Genau, ein weiteres Muster, was eben auch aufgefallen ist, was ich gerade eben schon sagte, dass mit dieser Plattformkonstruktion, was auch mit diesem Nein Aber zu tun hat, ist eine Distribution von Selbstverständlichkeiten. Also diese Idee, dass man also kann ich nicht so sagen, es ist ja nicht draußen in der Welt, dass man darüber so nachdenkt, aber man konnte beobachten, dass gerade ganz am Anfang die Leute sich noch nicht so viel zu sagen hatten. Selbst diejenigen, die vielleicht sich schon ein bisschen kannten, es war eine ungewohnte Situation trotz allem, und man sieht sich halt auch nicht jeden Tag, so bekannt ist man sich dann eben doch nicht. Man konnte aber sehen, dass also mit zunehmender Zeit man es mit Leuten zu tun hatte, die eben gerne diskutierten. Und irgendwann verfing sich so eine Diskussion eben dann auch und ja, schaffte die Grundlage zur Einübung von einer bestimmten Betrachtungsweise, könnte man sagen. Also es war klar, dass alle natürlich irgendwie aus einer anderen Ecke kamen und alle irgendwie aus einer anderen Ecke, einer anderen Perspektive aus arbeiteten und ja, Elemente mitbrachten, diskursive Elemente mitbrachten, die sich durchaus hätten eignen lassen, um daran anzuschließen und damit interessante Dinge zu tun, auch über die 3 Tage oder 4 Tage hinweg, je nachdem, wie man zählen möchte, die da vor uns lagen. Aber es wurde eben viel eingeklammert und weggehalten im Prinzip. Bestimmte Sachen wurden aber eben auch verteidigt und so weiter. Und in dieser Weise, also durch dieses Nein-Aber, passierte das eben auch gleichzeitig. Also Gefühle und so weiter und was weiß ich, Motivation, Intention, virtuelle Räume fällt mir jetzt zum Beispiel ein, die Möglichkeit eines anderen Orts im Internet oder so etwas. Auch die aktuelle Netzwerktheorie und sowas, das fand im Prinzip eigentlich so gut wie nicht statt. Nicht mit allen. Da gab es durchaus dann auch Korridore, in denen das wieder möglich war. Aber ja, in der großen Runde waren das keine durchhaltbaren Themen. Die wurden also sofort im Prinzip abgewiegelt, weil darum ging es eben nicht. Das kann man ja erstmal so stehen lassen. Man kann das gut oder schlecht finden, aber interessant daran ist eben nicht, ob das jetzt richtig oder falsch im Vorgehen war, sondern dass dieses Vorgehen selbst eine bestimmte Dynamik auslöste. Nämlich durch dieses Einklammern wurde ein Korridor geschaffen oder ein Feld geschaffen, wie auch immer, das man nicht hätte erreichen können, wenn man über das alles andere auch noch mitgeredet hätte. Und deswegen war es vielleicht auch so gesehen wichtig, dass diese Ausklammerungen stattfanden. Ja, und über das, was dann geredet wurde, also wie schon gesagt, sowas wie Solidarität und so weiter, das wurde dann eben deswegen zugänglich, weil man am Anfang und auch im Prinzip die ganze Zeit eigentlich diesen Schnack, diesen Stil und auch diese Richtung, in die es gehen sollte, indem man die eben einübte. Und da waren natürlich einige Akteure wichtiger als andere, einfach weil sie die Agenda auch mehr gesetzt hatten und so weiter, weil sie zwischendurch dann zur Ordnung riefen und so, weil sie vielleicht mehr Tagesordnungspunkte hatten als andere, sich auch zwischendurch mehr zu diesen Tagesordnungspunkten einbrachten. Und ja, wer hätte das gedacht? Klaus Kusanowski und Andreas Pimwater waren da ganz beteiligt und ganz wichtig auch für die Art und Weise, wie das da stattfand. Dass das von den anderen Akteuren mitgetragen wurde, gut, das kann man so sehen, aber interessant ist eben hier, dass als Impulsgeber und als Ausklammerer und als Richtungsgeber eben diese beiden und noch mehr Klaus als Andreas an der Stelle eben von großer, großer Wichtigkeit waren. Genau, und das wurde dann eben lanciert von uns anderen und durchaus mitgetragen, weil alle haben natürlich irgendwie was Interessantes zu sagen und diese beiden durchaus auch. Aber es war interessant zu sehen, dass dort, wo es hinging, an einen interessanten Ort, diskursiv gesprochen, dass das eben ja, zunächst die Konstruktion einer Plattform nötig machte und diese Plattform selbst aber von Akteuren unterschiedlicher Weise mit unterschiedlicher Intensität eben auch impulsgebend mitkonstruiert wurde. Ja, und das ist jetzt natürlich nur eine Sicht, die in eine bestimmte Richtung gebürstet ist, also dieser Blick auf die Konstruktion dieser Plattform. Was für diese Plattform natürlich auch extrem wichtig war, war die Störung. Und interessanterweise oder vielleicht auch erwartbarerweise verlief diese Situation im Prinzip so, dass also von der Altersstruktur her war es was relativ geteilt. Also es gab viele. Also es gab im Prinzip eine 50-50-Situation. Es gab ein paar, die so bis Anfang 30 waren und dann so Anfang, Mitte 20, so in dem Dreh, das waren etwa die Hälfte. Und dann gab es einige, die so, ich würde mal sagen, so ab 50 aufwärts waren. Also es gab so, ja, durchaus so 15, 20 Jahre Abstand zwischen diesen beiden Gruppen und das machte sich eben auch bemerkbar in der Art der Irritation vielleicht. Es wäre jetzt zu viel gesagt zu sagen, das wäre immer 100% kongruent, weil natürlich jeder mal auch mitgestört hat und so weiter. Aber was ich bemerkenswert fand, war die Unterschiedlichkeit des Anspruchs oder vielleicht auch des fehlenden Anspruchs an die eigene Tätigkeit. Und das meine ich in einem ganz, auch wieder in einem analytischen, in einer analytischen Sichtweise. Also bei vielen Jüngeren kam es mir zumindest so vor, als wenn der Anspruch, wenn es dann einen gab, dahin stand im Prinzip. Also es gab kein großes Projekt, außer bei mir jetzt vielleicht irgendwie, was man verfolgte. Oder also wenn es doch eines gab, dann tauchte das in der Agenda eben nicht in der gleichen Stärke auf, vielleicht könnte man sagen. Und was das aber bedeutete, praktisch und dauernd, war eben, dass diese Störer als Subwoofer oder als Hilfsimpulsgeber, sobald sie die richtige Stimulanz bekamen, im Prinzip den Diskurs erst recht in eine bestimmte Richtung steuerten, weil man sich das eben zunutze machen konnte. Und da das ja ein geschlossenes System war in gewisser Weise, wir waren ja da eine bestimmte Anzahl von Akteuren in einer bestimmten Situation, umgeben von bestimmten anderen Akteuren, also in dem Fall dann vor allen Dingen nichtmenschlichen Akteuren, umgeben, und diese Situation war insofern also sehr disziplinierend, könnte man sagen, für alle Beteiligten, für die Störer ebenso, wie für die mit einer Agenda, könnte man vielleicht sagen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Umstand, über den ich auch noch ein bisschen nachdenken muss, wie man das vielleicht sogar noch besser fassen könnte. Also, weil das so zwischen diesen beiden Ebenen, wo es um die Praxis geht und nicht um die konkreten Fälle, wie man darüber noch besser sprechen kann. Ja, und schließlich, weil ich jetzt auch schlafen gehen muss und dieser Side-Podcast ja eigentlich nicht so lang sein soll, nur noch ein Wort. Ja, zu dem, was jetzt danach draus wird. Also zu einem kann man erstmal sagen, ich bin sehr froh, dass ich mir das geleistet habe. Ich werde nächstes Wochenende zu Adloki nach Köln fahren, der einer der Gründerväter des Trialogs ist. Und ich freue mich schon, mit ihm über diesen Trialog, den ich jetzt in Marburg erlebt habe, zu sprechen, um auch seine Perspektive zu bekommen und dann zu sehen, inwiefern es da nicht interessante Feedbackschleifen gibt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, für mich wird es darum gehen, diese Situation auch im Hinblick auf die Wechselwirkung mit dem Netz auszuloten. Denn wir haben ja jetzt hier eine Situation, in der wir uns im Prinzip zwar zu einem Thema oder zu einer Ausrede, nämlich ein Bild gemeinsam malen auf eine bestimmte Art und Weise, auf eine Tafel getroffen haben und dann wieder gegangen sind und im Prinzip alles, was da war, alles, was man irgendwie materiell hätte nachweisen können, im Prinzip einfach nicht mehr besteht. Also diese Übereinkunft galt ja bloß für dieses Wochenende und so weiter. Und trotzdem gibt es natürlich Unterschiede zum Netz und auch Unterschiede darin, dass das in seiner Reinform so ja überhaupt nicht stimmt und es natürlich trotzdem hier Bekanntheit im Spiel ist und organisatorischer Aufwand und auch weitergehender organisatorischer Aufwand. Und auch im nächsten Jahr soll es wieder einen Trialog in Marburg geben und so weiter. Und diese Blindstellen, die vor allen Dingen aus Gründen einer bestimmten, also was ich damit sagen will, die Selbstverständlichkeit, mit der bestimmte Dinge behauptet werden über den Trialog, also was jetzt Gastfreundschaft ist und wie Gast und Wirt sich zueinander verhält und so weiter, solche Geschichten und auch ja, diese Sachen eben und auch das Selbstverständnis, mit denen wir da weggefahren sind, wie das auch nochmal auf seine Blindflecken zu befragen ist. Und zu befragen ist, also aus welchen Gründen vielleicht oder wie man noch besser beschreiben kann, noch ein bisschen dichter beschreiben kann, was hier vorgefallen ist und wie das in Wechselwirkung steht und auch in Fortsetzung steht mit dem, was danach passieren wird. Ja, das war ein bisschen verwirrend, aber ja, dann werde ich wohl demnächst hoffentlich dazu auch einen Blogpost veröffentlichen, in dem ich hier diese losen Gedanken ein bisschen probiere, besser zusammenzufassen ja, berichten, wie ich das denn da so empfand, so ein bisschen zumindest. Aber man merkt schon, es geht vor allen Dingen um diese um diese ja, zweite Ebene, in der es also weniger um konkretes Einzelfälle geht, höchstens als Beispiele vielleicht, und vielmehr um die Praxis als solche. Also was sind wiederkehrende Muster, was wiederholt sich, und ja, nach welchem Prinzip, welche Dynamik lässt sich nachvollziehen, wenn man den Akteuren folgt. Gut, dann gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.